Das Problem der Konservierung war also gelöst. Nun galt es, die Technik produktiv zu machen. Und da haperte es. Ruttmanns Weekend war das einzige Beispiel für eine konsequente Nutzung der technischen Möglichkeiten, das überliefert ist. Größere Beachtung fand es nicht. Die Sender blieben zögerlich. Selbst in Berlin gab es Schwierigkeiten. Alfred Döblins Bearbeitung seines Erfolgsromans Berlin-Alexanderplatz, die unter dem Titel Die Geschichte vom Franz Bieberkopf für den 30. September 1930 angekündigt war, wurde nicht gesendet. Mitverantwortlich war dafür die Tatsache, dass das Ergebnis der Proben weder Flesch noch Döblin überzeugte und sie die neue Aufzeichnungstechnik nutzen wollten. Was aber nicht gelang. Vielleicht auch deshalb nicht, weil die Tri-Ergon Musik AG zur Jahreswende 1931-32 ihren Betrieb einstellte. Zwar entstanden inzwischen bei fast allen Sendern Studiosendungen, in denen experimentiert werden durfte, doch waren die Experimente meist recht harmloser Natur. Man probte den Einsatz von Schallplatten bei den Geräuschkulissen, arbeitete mit Sprechchören, Zwiegesprächen, Improvisationen, Reportagen. In abgelegenen Studiosendungen, von denen die Hörer wenig Notiz nahmen. So etwas war schon damals eine Sache von Minderheiten. Das Radio aber war ein Massenmedium. Arnold Schönberg sah das ganz klar.